Willkommen bei den Heizungstunern, dem Podcast für Heizungsbauer, Installateure und alle, die sich für Wärmetechnik interessieren. In dieser Show tauchen wir tief in die Welt der Heizungsanlagen ein, sei es der hydraulische Abgleich, hygienische Trinkwasserbereitungen, Fernwärme, Fußbodenheizung oder Smart-Home-Lösungen. Wärme trifft Wissen. Ich bin Tobias. Und ich der Florian. Und zusammen sind wir die Heizungstuner. Servus Tobias. Servus Florian. Hi. Grüß dich. Ich habe schöne Nachrichten, zumindest für mich. Ich denke, dass du da noch ein kleines bisschen warten musst. Aber ich habe gerade im Moment den Termin ausgemacht beim Reifenhändler, um die Sommerreifen draufzuschrauben. Ui, schön, ja. Schön. Ich bin noch am struggeln, dass ich noch die letzten 3-4 Wochen jetzt noch rüberbringe. Aber an der Hinterachse, da wird schon knapp mit dem Restprofil. Also es sollte jetzt nicht mehr schneien in den nächsten Wochen. Das ist tatsächlich erstaunlich, dass meine Winterreifen ganz schön gut gehalten haben. Ich hätte gedacht, dass aufgrund des Drehmoments von dem E-Auto, dass das sich schneller abfährt. Mhm. Aber du kennst mich ja, ich bin ja auch sehr zurückhaltender Fahrer. Ne? Ja, selber ist bei mir. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den Winter durchkomme. Aber schaut ganz gut aus. Also es sind noch keine Vollslicks bis in den nächsten 2-3 Wochen wenigstens. Dann hast du ja einen großen Vorteil. Mal schauen, wie sich die Sommerräder dann im Sommer verhalten. Wir werden sehen. Wir daten uns wieder ab. Unbedingt. Da brauchen wir auf jeden Fall bei den Reifen, brauchen wir uns keine großen Gedanken machen über Hydraulik, weil der Luftdruck, der wird uns im System angezeigt. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann sagt uns das Auto, ändere da mal was. Das ist ja bei Heizungsanlagen nicht ganz so einfach der Fall. Die Kunden merken, die Heizung wird warm oder sie wird nicht warm. Sie verbraucht viel Energie oder wenig, aber um das Ganze dann irgendwie ein bisschen qualifizieren zu können, ist es ja schon wichtig, dass man genauer weiß, wie so eine Anlage hydraulisch läuft. Ist der Volumenstrom passend? Ist die Temperatur passend? Das vielleicht so als Parallele zum Auto, weil es doch deutlich komplexer ist. Und da hatte ich letztens, wie so oft, mal das Thema, dass mich ein Kunde auf eine Einrohrheizung angesprochen hat. Und das Thema Einrohr war ja wirklich sowas, da schlagen dann die Installateure die Hände über dem Kopf zusammen und wollen lieber wegrennen, als sich dem Thema anzugehen. Hast du dieselbe Erfahrung gemacht? Ist irgendwie ganz spannend auch. Also bei mir war es ja auch so, ich kann mich erinnern, so vor 6-7 Jahren, da hat es immer wieder das Thema Einrohrheizung gegeben. Dazwischen war das eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt, wo die Sanierung wieder mehr gestartet ist, wo wieder dort und da wieder saniert wird, wo wieder umgebaut wird, weil der Neubau irgendwo zu teuer geworden ist, ist das wieder immer öfter ein Thema. Ganz, ganz absolut. Spannend. Ja. Absolut, absolut. Was ich ja spannend finde, ist, wie damals die Einrohrheizung offensichtlich entstanden ist. Wenn ich da richtig informiert bin, ist ja so, dass man Rohrmaterial sparen wollte, um möglichst einfach die Installation zu machen, dann vielleicht dadurch auch Zeit zu sparen und eben mit einem Rohr von Anfang bis zum Ende durch ist, ohne Vor- und Rücklauf, letzten Endes in getrennten Rohrleitungen zu haben, fand ich sehr, sehr spannend. Ja, einmal rundherum und dann mit der Rohrzange zwischenmal ordentlich 2-3 Mal raufgehauen und dann, das war der hydraulische Abgleich damals. Genau, die Gesellen sind rumgelaufen, haben das Rohr verlegt und dann kam der Meister mit dem Hammer mit der definierten Wucht und genau. Hat das Rohr entsprechend verjüngt. Na, vielleicht sollten wir mal ganz kurz erklären, was Einrohrheizung im Grunde bedeutet. Also im Grunde ist es ja so, dass ich in dem Heizungsvorlauf dann den Heizkörper einbinde und mit einem Bypass aber ein gewisser Anteil des Volumenstroms am Heizkörper vorbeiläuft und sich dann letzten Endes mit der Rücklauf oder mit dem Rücklauf des ersten Heizkörpers mischt, sodass wir beim zweiten Heizkörper eine geringere Vorlauftemperatur haben und es sich immer weiter runtermischt. Das hat ja dann zur Auswirkung, dass zumindest anteilig gesehen der letzte Heizkörper in dem Strang der größte ist, aber natürlich auch ich einen permanenten Volumenstrom habe. Genau, ja, das ist das Ding. Also große Volumenströme, kleine Spreizungen von der Spreizung. Ich rechne es immer sehr ähnlich wie eine Fußbodenheizung von der Spreizung her, eigentlich nicht viel mehr. Also im optimalsten Fall 10 Grad, aber da haben wir schon optimiert. Aber im Bestandsfall meistens nur um die 5 Grad Spreizung und eben große KVS-Werte bei den Heizkörperventilen. Weil das ist ja auch immer so eine Krux, wenn man drüber fällt, wenn der Unterputz installiert wurde, kann das ja gleich mal ausschauen, wenn eine Zweirohrheizung, dann baut man normales Heizkörperventil ein und dann ist die Hütte kalt. schon passiert. Ja. Ich meine, der Vorteil, wenn es in einem Harnblock installiert ist, wo der Bypass im Harnblock ist, dann kann man sehen, dass bei abgedrehtem Heizkörper oder ausgeschaltetem Heizkörper trotzdem der Harnblock warm oder heiß ist. Das heißt, da findet ein Volumenstrom statt. Aber wie du sagst, ne, wenn der Bypass im Estrich oder im Boden und in der Dämmung liegt, dann ist auf den ersten Blick da nichts zu sehen. Ja, genau. Ja. Wie du sagst, ja, beim Harnblock, das ist ähnlich, als wie, es gibt ja auch diese Lanzenrohrventile, kann man ja auch dann unten greifen, dann merkt man auch, dass immer ein Durchfluss ist, auch wenn das Ventil kalt ist, das sind mal die ersten Indizes, weil ich war schon oft genug auf Baustellen, wo es geheißen hat, bitte hilf mir wegen den Heizkörperventilen, und ja, wurde davon ausgegangen, dass Zweirohrheizung ist auch, und dann greifst du unten auf den Block, siehst, da ist warm, du, Achtung, das ist keine Zweirohrheizung, da müssen wir jetzt anders an die Sache herangehen. Man erlebt ja auch häufig, dass im Sanierungsfall beispielsweise in einem Bad mal der Badheizkörper auf die Schnelle ausgetauscht wird. Der Installateur macht sich vielleicht zu wenig Gedanken, schaut zu selten nach, ist es ein Einrohr- oder Zweirohr-Harnblock oder System, und dann kommt ein neuer Badheizkörper, Zweirohr-Harnblock. Das bedeutet natürlich, dass der womöglich im Ventil enthaltene Bypass nicht mehr existiert. Und sobald dann der Heizkörper abgedreht ist oder keine Wärme mehr anfordert, fließt natürlich nichts mehr durch. Und dann, oh Wunder, ne, sind die Heizkörper, die dahinter hängen, die bleiben kalt, und es führt zu großen Sorgen. Ja, genau. Ja, ist genau das Ding. Also da gibt es ja Gott sei Dank, gibt's ja auch Harnblöcke, die verstellbar sind. Ich sage auch, wenn man sich da nicht ganz sicher ist, dann im Zweifelsfall einen einstellbaren nehmen, dann kann man die Sache wenigstens wieder lösen, wenn's schon verbaut ist. Da gibt es entsprechende Produkte, da hast du recht. Bei der Einrohrheizung, wir haben es ja angesprochen, habe ich ja einen permanenten Volumenstrom. Der ist ja auch vorhanden, wenn keine Wärmeabgabe in der Wohnung ist oder in diesem Strang. Bedeutet, jeder Heizkörper ist abgedreht, weil der Bewohner nicht da ist oder die Temperaturen sind erreicht. Hat natürlich zur Folge, dass, ja. Genau richtig, ne, dass ich dann einen Volumenstrom habe und eine Rücklauftemperatur aus diesem Strang, die sehr, sehr hoch ist. Genau. Und viel zu oft habe ich Brennwertanlagen gesehen, die in Einrohrheizungen oder bei Einrohrheizungen installiert sind. Da brauche ich von Brennwert nutzen, dann natürlich nicht mehr reden. Ne? Na klar, ich fahr mit 60 rauf zur Wohnung, die Wohnung ist warm, und ich fahre mit 60 wieder zurück. Ist natürlich schade um die Energie und nicht mehr zeitgemäß. Nicht mehr zeitgemäß ist ja letztlich dann auch die Abrechnung in Mehrfamilienhäusern. Aber man muss natürlich wissen, dass, Hydraulik, das Wasser geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, zum Beispiel so eine Erdgeschosswohnung ist meistens energetisch am besten durchflutet. Die Pumpe im Keller ist aber so groß ausgelegt, dass auch im 5., 6., 7. Stock der letzte Heizkörper noch warm wird. Das heißt, ich habe einen unglaublichen Volumenstrom in diesem Haus. Und im Erdgeschoss in der hydraulisch günstigsten Wohnung habe ich einen derartigen Volumenstrom, dass der Energieeintrag natürlich in die Wohnung schon deutlich erhöht ist, bloß durch die umlaufende Länge. Ob das jetzt in der Sockelleiste verlegt ist oder im Estrich oder wie auch immer, den Wärmeertrag nach dem Energieerhaltungssatz habe ich in die Wohnung immer. Ja. Das heißt, wir müssten irgendwas finden, wo wir die Volumenströme regulieren. Genau, genau. Das ist eigentlich genau das Thema, wo wir ja hin wollten, wo wir reden über unser druckunabhängiges Regelventil, das ABQM. In der einfachsten Variante jetzt einfach mit einem thermischen Anlegefühler drauf, wo ich sage, okay, ich kann jetzt zumindest einmal für den Fall maximale Vorlauftemperatur oder konstante Vorlauftemperatur eine Mindestspreizung gewährleisten, dass ich nicht mit der vollen Wassermenge immer durchs Gebäude fahre. Ist schon ein großer Einsparungseffekt, der dann stattfindet mit dieser Lösung. Ja. Bei diesem druckunabhängigen Regelventil, bei dem ABQM, das du angesprochen hast, da stellen wir ja einen Volumenstrom ein, einen maximalen. Das heißt, wir müssen natürlich wissen, was habe ich für eine Vorlauftemperatur, was habe ich dann gleichzeitig für eine Heizlast in dieser Wohnung oder in diesem Strang. Und daraus resultiert dann nach unserer beliebten Formel eine Wassermenge. Und diese Wassermenge, wenn ich einstelle, würde bedeuten, dass ich zum Beispiel in dieser vorhin angesprochenen hydraulisch günstigsten Wohnung im Erdgeschoss ein deutliches Minus an Volumenstrom habe. Und nachdem das dann in den Stockwerken drüber genauso weitergeht, kann ich ja die Pumpenleistung schon mal extrem reduzieren. Das heißt, ich kann um Stufen kleinere Pumpe verwenden, wenn ich den Volumenstrom entsprechend abgeglichen habe. Und somit wird es ja grundsätzlich schon mal gerechter. Das ist ja genau der Punkt. Die Pumpe muss dann irgendwo die Förderhöhe noch bringen, damit die letzte Wohnung auch versorgt ist. Aber der Volumenstrom geht ja exorbitant zurück. Und ja. ich versorge mal grundsätzlich nur jede Wohnung mit dem Wasser, was sie braucht. Somit habe ich die Spreizung schon von daher gut gewährleistet und dann zusätzlich noch mit dem Thermostaten, mit der Rücklauftemperaturbegrenzung für den Fall, dass Heizkörper schließen oder dass die Temperatur dann erreicht wird, dann hole ich mir natürlich dann noch einiges. Also das ist schon eine sehr einfache und trotzdem gute Lösung, wie ich finde. Dieser Temperaturregler, dieser QT, den du angesprochen hast, der wird ja einfach nur als Anlegefühler im Rücklauf montiert und dann als mechanischer Antrieb auf dieses Ventil, auf das ABQM draufgeschraubt. An der Stelle kann man vielleicht auch mal erwähnen, dass es eigentlich völlig unerheblich ist, an welcher Stelle dieses ABQM montiert ist. Ob das jetzt am Anfang des Stranges, zwischen welchen Heizkörpern oder ganz am Ende ist. Relevant ist natürlich, dass der Anlegefühler nach dem letzten Heizkörper montiert ist. Und nachdem wir da keine unendliche Strecke haben, ist es ja häufig so, dass man dann das ABQM im Vorlauf und den Fühler im Rücklauf ansetzt, genau. Wenn es denn so ist, dass die zum Beispiel durch die Wohnungstür beziehungsweise unter der Wohnungstür gemeinsam rein- und rauslaufen, dass wir da platzmäßig einigermaßen nah beieinander sind. So ist es, ja. Das ist genau der Punkt, dass man es einfach so nah wie möglich immer am Verbraucher ist, da bei mir die Herangehensweise. Ja. Wenn es nicht möglich ist, ja, dann muss ich es im Strang einbauen, aber wenn ich 5 Stränge habe und die 5 Stränge einreguliert habe, dann habe ich mir auch schon wieder sehr viel geholt. Ja. Ich habe dann ein ganz großes Bauvorhaben in Erlangen im Übrigen. Da sind mehrere Hochhäuser, die damals alle mit Einrohr installiert wurden. Die haben wir alle saniert, dann entsprechend mit dem QT. Und technisch war das sehr, sehr einfach, ganz, ganz easy zu installieren von der Theorie. Praktisch sind natürlich die baulichen Gegebenheiten manchmal ein bisschen tricky. Das heißt, wir mussten da direkt hinter den Wohnungstüren einen kleinen Schacht in den Boden klopfen, weil die im Estrich liefen, die Rohre. Da gab es auch im Flur oder im Treppenhaus keine Möglichkeit, irgendwie ranzugehen. Das war natürlich eine blöde Arbeit von dem Sinn, aber die Energieersparnis hintenher war fulminant. Ja, das heißt, einen kleinen Schacht in den Estrich klopfen, das Ventil und den Anlegefühler installieren. Und dann gibt es ja so begehbare Deckel, wird dann drauf installiert. Und nach der zweiten, dritten Wohnung hat der Installateur das auch mit einem gewissen Selbstverständnis und mit einem gemütlichen Ablauf gemacht, sodass das alles gut ablief. Ja. Nee, das ist schon wichtig. Aber das ist auch für mich interessant jetzt, weil die Herangehensweise, dass das gestemmt wurde, das haben sie bei mir noch immer gescheut. Also gut zu wissen, dass auch sowas gemacht wird und dass man das auch wieder weiterverteilen kann und weiterverbreiten, dass man da keine Angst haben muss, wenn man da vielleicht ein bisschen was einstemmt, weil man sich trotzdem deutlich Effizienz holt und auch die Arbeit lohnt sich dann irgendwo. Natürlich ist das Arbeit, wenn ich stemmen muss im Estrich, aber wenn sich das dann trotzdem innerhalb von 2-3 Jahren amortisiert, dann kann man das ja durchaus machen. Ich sage mal, wenn man da vorsichtig arbeitet, dann hat ja auch der Bewohner keinen allzu großen Schaden durch Staub und Dreck. Das ist ja nicht so, dass man ganze Wände einreißt, sondern wenn ich 20x20 oder 30x30 Zentimeter aus dem Estrich rausklopfe, das kann man ein bisschen einschneiden auch vorher. Also das ist alles machbar, das ist vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, das ist nicht die schönste Arbeit in unserer Branche, aber es gehört halt einfach dazu, weil an anderer Stelle bin ich einfach nicht in das Rohrleitungssystem gekommen. Gibt natürlich noch die Alternative zu sagen, ich baue mir hinter den letzten Heizkörper im Rücklauf irgendeinen Wulst an Rohrumleitungen, dass man das hinten hinbaut, aber das schaut ja wirklich nicht gut aus. Ne? Wenn dann da noch separates Ventil dran kommt, da kann man einen Kasten drumherum bauen, wie man das mag, aber es ist halt einfach nicht schön in einem Wohnraum. Ja. Und die Vorlauftemperatur ist dann aber konstant geblieben, oder? Denke ich mir, oder sind sie dann noch witterungsgeführt gefahren? Naja, das sind zwei Gebäude und beim einen hat man tatsächlich die witterungsgeführte Vorlauftemperatur gelassen. Und beim anderen hat man da aber dran gedacht, dass man die Vorlauftemperatur auf konstant stellt. Denn wenn wir bei dem Anlegefühler, sagen wir, eine bestimmte Temperatur, die er fühlt und ab dann schließt dieser Antrieb. Das heißt, vielleicht muss man es ganz kurz erklären. Wir fahren mit einer Vorlauftemperatur, sagen wir einfach mal 50 Grad, fahren wir in den Strang rein. Und haben eine ganz kleine Wärmeabgabe, haben wir so oder so natürlich, aber mit ein paar K Spreizung geringer läuft das Wasser zurück an dem Anlegefühler vorbei. Und somit erkennt er ja, dass keine Wärmeabgabe in einem der Heizkörper in dem Strang ist und fährt das Ventil, ich sag mal, mechanisch zu. Zumindest zum größten Teil. Annähernd, ja genau. Annähernd, aber das ist auch oft die Frage, ob das dann komplett schließt. Sage ich, naja, wenn du 20 Grad mehr hast, wie der eingestellte Wert, aber in der Praxis sind es ja nur, wie du sagst, ein paar Kelvin, vielleicht 3 oder 5, je nachdem. Genau. Und dann wird der Volumenstrom eben so gut oder so weit wie möglich reduziert. Genau. Ja, und damit spare ich mir natürlich zum einen auch ein Stück weit Pumpenenergie, ja, zum anderen habe ich aber natürlich eine deutlich geringere gesamte Rücklauftemperatur. Ich muss natürlich auch ein kleines bisschen aufpassen bei den Temperaturen, dass ich das eben konstant halte, weil wenn wir keine konstante Vorlauftemperatur haben, wie in einem der beiden Gebäude dann eben das der Fall war, habe ich die Situation, dass die eingestellte Temperatur an dem Thermostat deutlich höher ist als der eigentliche Vorlauf. Das heißt, es funktioniert nur im Volllastbereich. Volllast, und in jeder Art und Weise des Teillastbereiches greift dieser QT gar nicht ein. Das muss man natürlich wissen, dass man dann mit konstanter Vorlauftemperatur arbeitet. Oder man nimmt die eierlegende Wollmilchsau, die wir ja auch im Programm haben, nämlich mit unserem Computer, mit dem CCR3. Der fühlt die Vorlauftemperatur einmal die Hauptvorlauftemperatur und fühlt dann auch die Rücklauftemperatur, das Ganze elektronisch. Da ist dann auch ein elektrischer Stellantrieb auf dem ABQM-Ventil drauf. Und da kann ich natürlich auf jede Teillastsituation auch entsprechend Rücksicht nehmen. Genau. Muss aber natürlich wissen, dass ich dann zusätzlich auch noch Stromkabel legen muss, ne, dass eine gewisse Verdrahtung erforderlich ist. Das wird etwas komplexer, aber ich sag so, man glaubt immer, das ist dann schon, geht dann schon Richtung Gebäudeleittechnik und Boosttechnik, aber es ist ja trotzdem eine sehr einfache Lösung, wo einfach ein günstiger thermischer Antrieb montiert wird auf das Ventil und wo dann der Antrieb dementsprechend gepulst wird wieder, um eben die Temperatur zu erreichen. Also auch wieder sehr clever und einfach. Und ich stelle mir dann meine gewünschte Spreizung ein und da regelt die je nach Vorlauftemperatur die Spreizung aus. Also eigentlich ein sehr, sehr einfacher Ansatz, der das Ganze dann natürlich noch viel effizienter macht, speziell im Teillastbereich. Das ist ja das A und O, wovon wir im hydraulischen Abgleich immer reden. Die Gebäude auf Volllast sind ja häufig einigermaßen ausgelegt, aber haben eben keine Rücksichtnahme auf den Teillastfall. Und das ist ja das Entscheidende. Ich glaube, wenn wir von 2 oder 3 Tagen im Jahr oder in der Saison von Volllastbetrieb reden, ist es hochgegriffen. Es gibt Winter, da ist die ausgelegte Volllastsituation nie erreicht. Deswegen sind wir ja permanent im Teillastfall. Und darauf Rücksicht zu nehmen, ist in meinen Augen schon auch sehr wichtig. So ist es, ja. Zusätzlich natürlich Gebäudeverbesserungen und so weiter. Also die Wassermengen, die mal ausgelegt wurden in den 60er, 70er Jahren, die wurden ja nie mehr gebraucht, wenn wir ganz, ganz offen und ehrlich reden. Natürlich, natürlich. Das ist ja am Ende und das ist ja, wenn man das als Gesamtes über jeden Lebensbereich hinzieht, die beste Energieeinsparung ist die Energie, die man gar nicht erst braucht. Genau. Und das sind natürlich auch die, ich sag mal, Planer gefordert. Da ist bei der Berücksichtigung der Auslegung natürlich vieles, was man berücksichtigen kann, dass eben die Anlagen genau so gebaut werden, dass sie an der Praxis nicht zu stark vorbeigehen. Früher hat man gern mit Hosenträger und Gürtel gerechnet, dass auf gar keinen Fall was passiert. Ich glaube, dass wir da aber auf einem guten Weg sind. Und wenn wir den Leuten dann die Angst nehmen können, auch an eine Einrohrheizung ranzugehen, weil es ja wirklich einfach ist. Ne? Der erste Schritt einfach nur ein Ventil, um den Volumenstrom zu begrenzen. Der zweite Schritt mit einem thermischen Anlegefühler, mit einem Motor, der das Ganze dann auch nochmal im Volllastfall, ich sag mal, begradigen kann und begünstigen kann. Oder eben im besten Fall mit einem Computer das Ganze elektronisch zu regeln. Dass es da viele Möglichkeiten gibt und dass es für jede bauliche Situation auch Lösungen gibt, die mal aufwendiger sind, mal weniger. Ich glaube, ist das ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Ich glaube auch, das ist wahrscheinlich auch die Berührungsangst heutzutage, weil wenn ich denke auf die Leute jetzt in unserer Generation, da hat ja kaum einer mehr eine Einrohrheizung gebaut und deswegen vielleicht auch Berührungsängste, weil man sagt, ja, haben wir gehört von den alten Monteure, die haben uns das erklärt, wie das früher passiert ist, aber keiner hat es mehr so wirklich selbst gebaut, weil es ja nicht mehr Stand der Technik war die letzten 20, 30 Jahre und vielleicht deswegen auch, dass da ein bisschen eine gewisse Berührungsangst ist, aber ich glaube, die können wir ganz gut nehmen mit unseren Lösungen. Und ich denke auch an unser Schulungsprogramm, was wir da haben. Ja. Da haben wir doch einiges anzubieten. Absolut. Vielleicht sollten wir das in die Beschreibung mit reinpacken, weil viele unserer Schulungen, die wir online gehalten haben, beziehungsweise viele liebe Kollegen von uns, die sind als Aufzeichnung verfügbar. Ich glaube, das packen wir einfach mal mit rein zum Thema Einrohrheizung, dass sich unsere Zuhörer da noch ein bisschen detailliert informieren können, auch mit Grafiken mit dabei, dass es ein bisschen anschaulicher wird. Genau. Ja, aber weil du gerade das Thema Berührungsangst angesprochen hast, ich habe ja, weil ich deine Bilder gesehen habe auf Instagram vom Wochenende, du hast ja bei deinem Auto hast du ja das Lederlenkrad richtig gereinigt. Ich habe da immer Bammel, wobei es mir auch nicht gefällt, dass das nach ein paar Monaten immer so speckig glänzend wird. Also da musst du mir mal einen Tipp geben, wie ich das bei mir hinbekomme, dass das wieder ausschaut wie neu. Ne? Das ist gar kein Problem. Ja, das ist auch wieder, wenn man es öfter macht, das ist wahrscheinlich das Gleiche wie bei der Innenrohrheizung. Wenn man das noch nie probiert hat, denkt man sich auch, ja, das schaffe ich nie und dann mache ich mir da vielleicht noch was kaputt. Aber wenn man mit die richtigen Mittel rangeht, kann man wieder schon einen Brückenschlag ziehen. Schöne Bürste, schönen Lederreiniger, dann holt man sich den ganzen Schnodder von den Vorbesitzern wieder raus oder der sich die letzten Jahre und Jahrzehnte dann angesammelt hat und kann das auch wieder schön auf Vordermann bringen und auf schöne neue Optik. Also da können wir gerne mal quatschen oder irgendwann treffen wir uns dann schon, dann probieren wir das mal aus. Das musst du mir unbedingt zeigen, weil das beim Firmenwagen gab es ja keinen Vorbesitzer, aber ich fahre den BMW fahre ich jetzt ja über ein Jahr. Und du weißt selber, was wir im Auto alles tun. Da wird mal schnell was gegessen nebenbei, dann warst du auf einer Baustelle, hast irgendwas angelangt, irgendwo mit hingepackt und hast dann keine Möglichkeit, die Finger zu waschen und sitzt dann im Auto. Also da möchte ich schon mal drauf achten, dass das Lenkrad wieder ordentlich wird. Das musst du mir mal schicken. Das machen wir. Das ist gar kein Perfekt. Problem. Gern, Tobias. Florian, dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder ein spannendes Thema raussuchen. Da wird uns sicher wieder was einfallen. Ich glaube, über den hydraulischen Abgleich, da können wir noch zwei, drei Episoden machen. Da gibt es noch genug zum Besprechen. Eine never-ending Story, glaube ich. Das ist unser täglich Brot. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, so ist es. Und das ist ja auch interessant. Und mir persönlich, muss ich sagen, macht das extrem Spaß, weil gerade da kann man wirklich in Kunden gut weiterhelfen und gut am Arm oft nehmen. Und wenn dann die Lösungen und die Ergebnisse schön sind, dann freuen sich ja alle. Und am Ende des Tages haben wir Energie auch noch gespart. Das tut uns ja allen gut. Das müssen wir ja machen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir Produkte an der Hand haben, die ja eine gewisse Varianz haben. Das heißt, wir können einstellen. Das heißt, nicht jeden Altbau kann man bis ins Detail berechnen. Und unsere einstellbaren Möglichkeiten haben dann auch die Lösungsansätze, wenn man keine Berechnung hat, dass man halt erstmal anfängt und im Laufe der Zeit dann anfängt, das Ganze einzujustieren und zu optimieren. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Das ist eigentlich in Österreich eher der übliche Weg. Also wir rechnen ja sehr wenig, wir probieren es einfach mal aus. Aber bei uns wird gerechnet und die Berechnung... Natürlich, ohne Berechnung geht nichts bei euch. Wir berechnen und legen dann die Berechnung in die Schublade und machen das Ventil voll offen. Ja, genau. Florian, ich freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns. Mach's gut, auch. Servus. Tschüss.